Hey, liebe Leute da draußen, es ist wieder Zeit für A, die Kurzform von Ach. Darin erklären euch Jürgen, Dominik und Philipp in 10 Hinweisen eine Person, die nicht mund tun zweilt. Natürlich interessant. Und ihr könnt natürlich mitraten. Und schreibt uns, erratet ihr es vor uns oder nach uns? Und schreibt uns auch eure Favoriten. Wen dürfen wir vorstellen mit 10 Hinweisen? Schickt uns auf das-a.ch. Und nun viel Spaß. Mit A. Ja, und ich freue mich, denn ich habe Post bekommen vom Hubert. Der schreibt mir, lieber Philipp, ich habe da mal was vorbereitet. Ich schicke es dir, weil du schon beim zweiten Hinweis den Namen errätst. Mal sehen, was deine Co-Hosts draus machen können. Gruß, macht weiter so, Hubert. Ich mag den Hubert. Ja. Der hat das Game durchschaut. Mhm. Und ich fange gleich an mit dem Game. Hinweis 1. Ich wurde am 28. April 1948 in Beaconsfield als einziger Sohn von David und Eileen geboren. Klingt sehr französisch. Baker Street? Ja. Wie heißt der Autor? Carmen, Eileen. Die Baker Street Boys? Ne, Beaconsfield, nicht Baker Street. Ach so. Oh, okay. Das macht's nicht besser. Habe ich dir schon mal erzählt, oder euch schon mal erzählt, oder im Podcast schon mal erzählt, dass ich mir gerade so viel Saxophon beigebracht habe, dass ich irgendwie so ganz kläglich den Song Beaconsfield, also dieses bekannte Saxophon, ist das der Refrain wirklich? Also halt dieses Instrumental-Teil spielen konnte. Genau. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, jetzt mal. Nee, also ich glaube, keine deiner drei Optionen ist quasi in der Realität geschehen. Ja. Ah ja, okay. Dann wissen sie jetzt alle. Aber kannst du es denn immer noch? Nee. Schade. Also das Problem ist auch einfach, bei Saxophon lernst du über die Zeit hinweg, und ich hatte keinen Unterricht, sondern ich habe mir das irgendwie so ein bisschen autodidaktisch so ein bisschen hingefummelt. Da musst du halt so einen sauberen Grundton rauskriegen. Und das kannst du halt im Laufe der Zeit immer besser und besser und besser. Und dann kannst du auch irgendwann leiser spielen. Aber das geht nicht von Haus aus. Also wenn ihr jemanden wirklich quälen wollt, dann schenkt Menschen um ihn herum Saxophone, die es nicht spielen können und die ständig damit üben müssen. Weil es ist, du kannst Saxophon nicht leise üben. Musik nur, wenn sie laut ist, wie Herbert Grönemeyer schon gesagt hat. Wie schön. Hinweis 2. Meine ersten Interessen galten der Astronomie und dem Sammeln von Brooke Bonds T-Cards. Das sind kleine Bildkarten vom Weltraum. Leider fehlte mir die nötigen mathematischen Kenntnisse, um Astronom zu werden. Ich war ein unscheinbarer Schüler, also es hieß Nondescript Student. Trotzdem ließ mich die Leidenschaft nie los und ich baute mir später ein Observatorium in meinen Garten. Natürlich ist auch ein Asteroid nach mir benannt. Benjamin Franklin. Nein. Schade, ist glaube ich mein erster ernst gemeinter Tipp seit, ich weiß nicht, 20 Folgen. Geil, er hat und dafür hast du einige Lösungen sogar dabei gehabt. Oh, schön. Ich find's ganz echt? Toll. Ist richtig? Oh mein Gott. Nein. Ich wollte hier nur dissen. Ich freue mich nur gerade, weil ich feststelle, dass hier zwischen den Hinweisen immer noch Zitate eingestreut sind, und das finde ich auch ein cooles Element. Zitat: Wirkliche Dummheit schlägt jedes Mal künstliche Intelligenz. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Hinweis 3. Wahre Bildung erhielt ich durch meine Lektüre von H.G. Wells und Arthur Conan Doyle. Meine erste Erzählung wurde in der Schülerzeitschrift veröffentlicht, als ich 13 Jahre war. Sie wurde kommerziell publiziert, als ich 15 war. Okay, also wir sind wahrscheinlich bei Science-Fiction-Autoren. Wobei ich jetzt kurz mal an Steve Jobs gedacht habe, aber das glaube ich nicht. Hatten wir eine Jahreszahl? Nee, ne? Lass mich nachschauen. Ja, 1948. Ach so. Haut Steve Jobs dann hin? Nee. Frag doch einfach mal. Nein, ich möchte mich nicht mit einem unfundierten Vorschlag blamieren. Okay, Philipp, ist es Steve Jobs? Nein. Nein, das kann gar nicht. Der wäre dann viel zu alt. Ist es Paul Allen? Nein. Hinweis 4. Da das Astronomiestudium nicht in Frage kam, wollte ich nach Abschluss der Schule Journalist werden und begann eine Ausbildung bei einer wöchentlich erscheinenden Lokalzeitung, dem Bugs Free Press. Dort veröffentlichte ich auch Kindergeschichten unter dem Pseudonym Uncle Jim. Also jetzt finde ich es echt schade, dass es nicht Steve Jobs war. Das wäre großartig. Nein, ich glaube, wir sind bei Science-Fiction-Autoren nach wie vor. Wie heißt denn der Erfinder von Perry Roden? Ich habe das Gefühl, du bist nicht so weit weg, deswegen lese ich einfach schnell Hinweis vor. Fantastisch. 1980 wurde ich Pressesprecher des Central Electricity Generating Board, dem CEGB. Ich war zuständig für ein Gebiet mit 4 Kernkraftwerken. Das Timing hätte besser nicht sein können, da ein paar Monate zuvor in Harrisburg, USA, fast ein Kernkraftwerk in die Luft geflogen wäre. Selbst das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, naja, dann versuch dich doch mal an den Namen zu erinnern. Ja, mir fallen gerade aber wirklich auch keine relevanten Autoren ein, die irgendwie passen könnten. Zitat: Weisheit kommt aus Erfahrung. Erfahrung ist oft das Ergebnis mangelnder Weisheit. Das ist erstaunlich schlüssig. Da muss ich ein paar Mal noch drüber nachdenken, was mir das genau sagt. Hinweis 6. Ich veröffentlichte weiterhin Bücher, die gute Kritiken bekamen, aber keine Aufmerksamkeit erregten. Erst als eine Geschichte im Programm... Moment. Ja. Der von Krieg der Welten. Du meinst nee. Wells? Nein, der war ja viel älter. Jetzt der Philipp schon selber lösen. Ich zieh zurück. Nee, Wells hat man ja auch schon mal, glaube ich, ne? Ich glaube ja, stimmt. Ja. Nein. Wie heißt denn jetzt der Autor von hier Perry Roden? Ist es denn der Philipp? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nein. Es gibt ja viele Autoren von Perry Roden. Aber es gibt ja sicher einen Erfinder. Wie ihr euch vielleicht erinnert, waren wir mal in einem Perry Roden Podcast und haben sehr viel über Perry Roden gelernt. Tatsächlich. Jetzt überlege ich gerade, war das Ernesting? Ich sage einfach mal, Ernesting müsste es gewesen sein. Aber die kam ja schon vorher raus, da war ja irgendwie, warte mal, lass mich kurz gucken. Ja, 61 kam Perry Roden raus, das wird ein bisschen knapp mit seinem Alter, oder? Ja, naja, er hat mit 13 angefangen. Ja. Aber dann wäre, ja, ich wollte gerade sagen, dann wäre 13. Ja, ein bisschen knapp. Aber zurück zu Hinweis 6. Ich lese ihn einfach nochmal komplett vor. Ich veröffentlichte weiterhin Bücher, die gute Kritiken bekamen, aber keine Aufmerksamkeit erregten. Erst als eine Geschichte im Programm Women's Hour der BBC vorgestellt wurde, stellte sich der Erfolg ein und ich kündigte meinen Job bei CEGB, also diesem Konsortium, was wir oben hatten. Yeah. 1990 war ich der Autor mit den meisten Verkäufen in Großbritannien. Ja, mich hat das mit dem BBC, das habe ich tatsächlich antizipiert und war deswegen bei Wells, aber es war natürlich Quatsch. Es haut zeitlich nicht hin. Oh, das ärgert mich jetzt, dass ich da nicht drauf komme. Hinweis 7. Ich bin 5-facher Gewinner des Locus Awards. Klammer auf, vom amerikanischen Fachmagazin Locus vergebener Literaturpreis für Science Fiction und Fantasy. Und wurde mit dem World Fantasy Award für mein Lebenswerk ausgezeichnet. Nach J.K. Rowling sind meine Bücher die meistverkauften Fantasy-Bücher. Hardcover. Fantasy? Ist es sehr offensichtlich, Philipp? Tolkien? Nein, Tolkien ist es nicht. Nein, das passt ja gar nicht, aber Fantasy, von Fantasy Tolkien bringt mich hat jetzt... sozusagen, glaube ich, das Buch hat sich verkauft wie blöde, aber der hat ja nicht viele Bücher geschrieben, so als Tipp. Ja, aber das Fantasy hat mich jetzt ein bisschen... Aber in den 90er Jahren meist verkauft, das wundert mich halt. Also Achtung, ne? Nicht das meistverkaufte Buch, sondern der Autor mit den meisten Verkäufen in Großbritannien. Naja, das finde ich trotzdem noch ziemlich gut. Keine Frage. Aber sozusagen, wir suchen jetzt wahrscheinlich nicht nach dem einen krassen Werk, das jeder kennt, sondern eher nach einer ja, nach einem großen Schaffenszyklus, sage ich jetzt mal. Wolfgang Holbein. Nein, es ist Wolfgang Holbein. Holbein. Holbein. Nee, keine Ahnung. So, leider lese ich ja auch nicht so viel. Hinweis 8. Man kann einen Fantasy-Autor nicht fragen, ob er nicht zum Ritter geschlagen werden will. 2009 wurde ich zum Ritter geschlagen. Und 2010 bekam ich mein eigenes Wappen mit dem Leitspruch Noli Temere Mesorem. Es war aber nicht Pratchett, oder? Nee. Auch habe ich mir mein eigenes Schwert geschmiedet. Doch, es war... Und Noli Temere Mesorem steht, fürchte den Sensenmann nicht. Du hast recht, es ist... Hä, aber den haben wir doch schon gehabt. John? Also... Nee. Terry, David, John, Pratchett. Oh, no. Okay, wir haben Douglas Adams schon gehabt, aber ich habe jetzt... Genau. Pratchett habe ich mit dem jetzt irgendwie gleichgesetzt. Und ja, nein, ich habe auch nicht. Beim Lesen der Hinweise Mensch, okay, den hatten wir doch schon. Drauf kommen können. Aber, genau. Und wie wunderschön, weil hier auch die Regieanweisungen sind, lest die Übersetzung von diesem Motto noch nicht vor, wenn ich es nicht erraten habe. Und in dem Moment löst du. Das wäre richtig schön. Oh Mann. Ich habe ja vor zwei Sätzen gesagt, dass ich nicht so viel lese. Das ist einer meiner meistgelesenen Autoren. So, ich habe, glaube ich, 3 Bücher von ihm gelesen, so, und das ist für mich schon echt viel. Soll ich was gestehen? Nein, bitte sag's nicht. Mich hat das nie gepackt. So diese Scheibenwelten und so, das hat mich nie so richtig gepackt. Doch, das fand ich schon ziemlich witzig, so insgesamt. Aber ob ich es jetzt heute noch so geil finde, wie ich es damals fand, wage ich zu bezweifeln. Es gab ja auch dieses Oldschool-Adventure, Philipp, das war wieder was für dich hier, Discworld. Mhm, mhm. Mit der Truhe ist das, ne? Ja, genau. Sehr gut. So lange bevor Dark Souls daherkam, hat es quasi schon Truhen zur Besonderheit geschafft. Jetzt überlege ich gerade, war da nicht Voice-Acting-mäßig Leute von den Pythons mit unterwegs? Doch, ich glaube schon, ne? Genau, ja. Genau. Mensch, da kommt alles zusammen. Ja, alte Dinge, die wir mögen. Hinweis 9. Neben der Schriftstellerei galt meine Liebe den Orang-Utans, für die ich mich einsetzte und über die ich auch eine Dokumentation drehte. Auch die Naturforschung erfüllte mein Leben. Sogar eine Schildkrötenart ist nach mir benannt. Also da hätte ich es tatsächlich 100% gewusst, auch wenn ich mir dann hätte ich gesagt, so, den hatten wir doch schon. Weil das nämlich ein Buch ist, was ich immer wieder weiterempfehle, ist Die Letzten ihrer Art. Ja, das ist aber Douglas Adams, du Komiker. Das ist Douglas Adams. Das habe sicherlich ich mal dir empfohlen. Ja, das war bei deinem Podcast. Das ist eins der Bücher. Das habe ich schon ewig gelesen. Aber ja, das habe ich jetzt verwechselt. Der Pratchett, dessen Tochter hat Tomb Raider 1 geschrieben. Die ist Videospielautorin. What? Das ist ja lustig. Da zieht er schnell die nächste Anekdote aus dem Hut. Ja, perfekt. Zack, bam, bam. Ich habe jetzt tatsächlich, da lag ich jetzt falsch. Dennoch habe ich recht, was seine Tochter angeht. Ich schau mal kurz nach. Ich habe tatsächlich mal vor einigen Jahren, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, habe ich versucht, meiner Tochter Die Letzten ihrer Art vorzulesen. Und dann ist mir aufgefallen, dass du Adams nicht vorlesen kannst. Weil der eigentlich alle Schreibhinweise, die man heute so jungen Autoren und gerade so Werbeschreibern gibt, so also fass dich kurz und nie mehr als 30 Worte und keine Schachtelsätze und bla und so, da scheißt er drauf. Und es ist trotzdem schön zu lesen, aber es ist fast unmöglich, das irgendwie angenehm vorzulesen. Ja, aber das ist ein bisschen, finde ich, wie auch eines meiner Lieblingsbücher, Neue Far Süd. Das besteht halt ganz viel in Gedankengängen des Hauptcharakters. Und wenn man das geil findet, dann findet man dieses Buch gut. Aber ich glaube, das ist furchtbar, wenn du das jemandem vorliest und näher bringst, der mit dieser Sache nichts anfangen kann. Ja, ja. Also... tatsächlich habe ich jetzt mal schnell die Wikipedia-Seite der Rihanna Pratchett aufgerufen und ich habe recht, sie hat Tomb Raider 1, den Reboot, unter anderem die Handlung geschrieben, also hier die war die Hauptautorin, aber auch ein weiteres Spiel, was ihr beide kennt, Mirror's Edge. Aber es ist doch ein Unterschied, ob sie den Reboot oder Tomb Raider geschrieben hat, würde ich jetzt mal sagen. Nein, also der heißt ja auch Tomb Raider. Ja, ja. Also ich meinte, ja, genau, hallo, also in dem Moment, wo es quasi eine richtige Story hatte. Okay, also der Serie Neustart Tomb Raider, den hat sie quasi geschrieben. Okay, und ich lese nicht, am 1. November 2013 gab sie über Twitter bekannt, dass sie an einer Filmadaption des Scheibenweltromans Kleine freie Männer ihres Vaters arbeitet. Das ist schon eine Weile her, also Jahre. Genau. Können wir an der Stelle bitte noch festhalten, wie schön das Wort Orang-Utan auf Englisch klingt? Das ist eines meiner Lieblingsworte in der englischen Sprache. Ja. Was ist es denn auf Englisch? Orangutan. Ich finde, es ist im Deutschen auch wirklich, fühlt sich so gestellt sein. Im Englischen hat es Flow. Ja, das ist so wie ein. Sag's mal nochmal, weil ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das so float. Also im Deutschen sagt man Orang-Utan. Und im Englischen sagst du halt eher Orangutan. Orangutan. Also ich finde, es klingt sehr schön. Das ist auch eine der Dinge, die ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde, dass mein Englisch-Prof mir damals jedem als Gewalt angedroht hat, der das Tabellenkalkulationsprogramm Excel ausspricht. Denn es heißt Excel. Excel. Genau. Ja, solche Leute mag halt keiner. So. Das ist ja auch nicht Wort. So. Sehr gut. Ich erkrankte 2007 an einer seltenen Form von Alzheimer. In der Folge setzte ich mich für die aktive Sterbehilfe ein. Ich und ein Kamerateam der BBC filmten zwei Menschen auf ihren Weg in die Schweiz, um ihren Freitod zu begleiten. Angeblich liegt in meinem Tresor Tabletten für meine Sterbeunterstützung. Es gab mehrere Interviews und Dokumentationen über meinen Zustand und meine Erkrankung. Auch finanziell unterstützte ich Alzheimer-Projekte. Zitat: Mir erschien es, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt soweit war, als hätte ich zwei Krankheiten. Eine war Alzheimer und die andere war zu wissen, dass ich Alzheimer habe. Hinweis 10. Mein Markenzeichen war ein breitkrempiger Hut. Nach meinem natürlichen Tod am 12. März 2015 startete eine Petition für den Tod und hier in Großbuchstaben geschrieben, mit dem Wunsch, mich wieder zurückzugeben. Leider ohne Erfolg. Da erinnere ich mich sogar dran. It is often said that before you die, your life passes before your eyes. It is in fact true. It's called living. Ich bin Sir Terry David John Pratchett. Ich schrieb über 60 Bücher, davon 41 über die Scheibenwelt, die in 37 Sprachen übersetzt werden. Tschi. Und von daher, vielen Dank, Hubert, das war ein schaudig wohliges, nostalgisch schönes Erlebnis. Toll. Das stimmt. Danke, Hubert. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr zu übrig, als zu sagen, gute Nacht, Josh.